Übung 2. Sind die Vokale in den betonten Silben lang oder kurz? Hören Sie zu. Tragen Sie die Wörter in die passende Spalte ein. Die Dusche. Die Möbel. Die Toilette. Der Stuhl. Die Lampe. Das Sofa. Die Terrasse.